How I sing you like a song I heard when I was young, buried for a night like this. Buried for a night like this. Yeah. Du machst bunte Farben leuchten, dort singst alle Töne sauber. Du fühlst Liebe auch bei Steinen, alles an dir ist ein Zauber. Die anderen können's nicht hören, doch du schreist noch sehr viel lauter. Dein Lächeln ist ne Mauer, sie verpasst mir einen Schauer. Es wird grauer, diese Trauer in dir macht mich wirklich sauer. Es vergeht kein Tag, an dem ich das nicht bedauer. Nicht mal bunte Farben, schwarz und ich sing schiefe Töne richtig. Ich merk Liebe und fühl Hass, Streitereien sind mir wichtig. Ich schreie und find's witzig, diese Kälte macht mich hitzig. Ich bin einsam unter tausend, trotzdem minus gerade schwitzig. Alles andere ist nicht, sei du clever und vergiss mich. Doch vergiss nicht, ganz egal wo ich auch hingehe, ich vermiss dich.